B. Wohnen. B. Übung 1. Auf Wohnungssuche. 1a. Hanna sucht eine neue Wohnung. In der Zeitung hat sie ein paar interessante Anzeigen gelesen. Nun ruft sie den Makler an. Hören Sie und verbinden Sie die richtigen Satzteile. Immobilienbüro Zeidler, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mein Name ist Hanna Weber. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen und interessiere mich für die Zwei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand. Ist sie noch frei? Ja, Frau Weber, da haben Sie Glück. Wir haben zwar schon drei Interessenten, aber der Besichtigungstermin ist erst morgen Vormittag. Ah, das ist schön. Wie groß ist denn der Balkon? Und auf welcher Seite liegt er? Das ist ein Westbalkon und er hat 4 Quadratmeter. Und wie ist die Lage der Wohnung? Gibt es in der Nähe eine Bushaltestelle? Die Wohnung liegt sehr ruhig. Zur nächsten Bushaltestelle gehen Sie nur etwa 5 Minuten und dann haben Sie eine direkte Verbindung ins Zentrum. Wie lange fahre ich mit dem Bus? Ich arbeite nämlich genau im Zentrum. Sie fahren 20 Minuten. Genug Zeit, die Morgenzeitung zu lesen. Ja, das geht. Noch eine Frage, Herr Zeidler. Was ist alles in der Küche? In der Anzeige steht ja, es gibt eine kleine Einbauküche. Richtig. Die Küche ist relativ neu und hat alles. Sogar eine kleine Geschirrspülmaschine. Oh, toll! In der Anzeige steht, die Wohnung kostet 580 Euro plus Nebenkosten. Was kommt da noch dazu? Sie zahlen 60 Euro für Strom und Wasser und 20 Euro für die Müllabfuhr. Die Heizkosten hängen natürlich von Ihrem Verbrauch ab. Gut. Ich möchte die Wohnung gerne anschauen. Wann ist morgen der Besichtigungstermin? Um 10 Uhr vormittags, in der Gartenstraße 7. Ich warte dort auf Sie. Noch eine Frage, Frau Weber. Haben Sie ein Haustier? Nein. Warum? Der Vermieter erlaubt keine Haustiere. Aha. Nun gut, Herr Zeidler. Vielen Dank und bis morgen. Gern, Frau Weber. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.